WDR 5. Neugier genügt. Selbst im Winter klingt es nach Frühling auf dem Friedhof Oudeijk in Deurnen in Den Haag. Die Bäume sitzen voll mit gelb-grünen Halsbandsittichen. Sie machen einen Radau, als könnten sie die Totenstille sonst nicht ertragen. Oudeijk in Deurnen ist einer der ältesten Friedhöfe des Landes und der wohl bekannteste. Berühmte Niederländer haben hier ihre letzte Ruhe gefunden, Politiker, Adlige, Künstler und Wissenschaftler. Als Koordinator Böytendienst ist Erasmus Laurentius für den Erhalt der Anlage verantwortlich. Er spaziert vorbei an den Mauerresten einer Kapelle aus dem 13. Jahrhundert zum ältesten Teil des Parks. Die Inschriften der meisten Grabplatten sind kaum noch zu entziffern. Das ist der historische Teil. Das heißt, hier wird eigentlich niemand mehr begraben, es sei denn, es geht um eine Beisetzung in einer Familiengruft. Und die Toten, die hier ruhen, werden wohl auch noch lange hier liegen bleiben, selbst wenn es niemanden mehr gibt, der sich für das Grab verantwortlich fühlt. Laurentius deutet auf den verwitterten grauen Grabstein eines Mannes, der im Sommer 1913 unter den üppigen Eichen auf dem Friedhof beerdigt wurde. Das ist Meister TMC Asser, Tobias Asser. Er hat 1911 den Friedensnobelpreis bekommen. Er ist mittlerweile ein bisschen vergessen. Es gibt auch kaum noch Nachfahren und deshalb passiert mit dem Grab auch nicht viel. Bis heute ist Tobias Michael Karel Asser der einzige niederländische Nobelpreis. Als juristischer Berater im Außenministerium holte er 1893 die erste Konferenz für internationales Zivilrecht nach Den Haag. Der in Amsterdam geborene Jurist war ein Verfechter der friedlichen Lösung von Konflikten, sowohl bei Streitigkeiten zwischen Staaten als auch bei familiären Angelegenheiten. Asser wollte das Zivilrecht durch internationale Verträge harmonisieren und vereinheitlichen. Zudem ebnete er den Weg für die beiden großen Friedenskonferenzen, die den Ruf Den Haags als Welthauptstadt des Friedens und des Rechts vor mehr als 100 Jahren begründet haben. Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Friedenskonferenz 1907 nach Den Haag kam. Er war selbst auch einer der Teilnehmer. Asser stammt aus einer angesehenen Juristenfamilie mit Richtern und Anwälten. Ein Ergebnis dieser Konferenz war die Etablierung des ständigen Schiedsgerichtshofs, vor dem zerstrittene Staaten ihre meist territorialen Konflikte außergerichtlich beilegen können. Dieser Permanent Court of Arbitration hat seinen Sitz, gemeinsam mit dem Internationalen Gerichtshof, im Friedenspalast, einem prächtigen roten Backsteinbau mit einem 80 Meter hohen Glockenturm, der längst zum Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Wenn Bert Franzen deutsche Besuchergruppen durch Den Haag begleitet, enden seine Führungen meist vor dem Friedenspalast. Das Friedenspalast ist gebaut in 1913. Nach vielen Friedenskonferenzen in Den Haag und nach vielen Friedensbewegungen auf der Initiative des Zars von Russland. Seine Zuhörer an diesem Vormittag sind Studenten aus Heidelberg. Sie besuchen Den Haag zum ersten Mal, außer Bob van Meieren. Er lebt schon seit 5 Jahren hier, hat zwischendurch aber auch in Heidelberg studiert und freut sich nun auf das Wiedersehen mit einigen Kommilitonen. Bob fühlt sich wohl in der drittgrößten Stadt der Niederlande, obschon er weiß, dass Den Haag gerade bei jungen Leuten nicht unbedingt den Ruf genießt, besonders hip oder trendy zu sein. Man zieht nach Den Haag, um zu arbeiten. Und in Amsterdam oder Utrecht zum Beispiel, das sind echte Unistädter mit vielen, eine große so kreative Industrie. Und das hat Den Haag ein bisschen weniger. Den Haag ist die Stadt der Monarchie, der Politik und der Diplomatie, Sitz wichtiger internationaler Organisationen und nicht zuletzt Welthauptstadt der Justiz. Neben dem Internationalen Gerichtshof haben sich andere wichtige Einrichtungen hier niedergelassen. Das Jugoslawien-Tribunal, der Internationale Strafgerichtshof, das Hariri-Tribunal, Europol, Eurojust und eine Reihe von Instituten, die sich mit dem Straf- und Völkerrecht beschäftigen. Das sind nicht unbedingt die Zutaten, die eine Stadt attraktiv machen. Und dennoch, die Verantwortlichen im Rathaus pflegen und fördern das Image Den Haags als Hauptstadt des Friedens und des Rechts. Vor allem Carsten Klein, der als Beigeordneter für die wirtschaftliche Entwicklung und das City-Marketing zuständig ist. Recht ist vielleicht Für das breite Publikum ist das vielleicht langweilig, aber ich denke, Frieden ist ein sehr positives Streben und ein sehr aktuelles Thema in der heutigen Welt. Also ich denke schon, dass es für sehr viele Leute sehr attraktiv ist, in Den Haag zu arbeiten, zu wohnen und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Fast 20.000 Arbeitsplätze verdankt die Stadt unmittelbar den internationalen Organisationen, die sich in Den Haag niedergelassen haben. Hinzu kommen weitere 18.000 Arbeitnehmer, die indirekt für diese Institutionen tätig sind, als Computerspezialisten, Sicherheitspersonal, Reinigungskräfte oder technischer Support. Den Haag hat sich mit dem Ruf als Justizmetropole nicht nur arrangiert, es schmückt sich ganz gezielt mit diesem Image. Das ist eine ganz direkte Strategie, die wir da verfolgen. Wenn man jetzt sieht, unser Stadtwappen von Den Haag mit dem berühmten Storch und die zwei Löwen daneben, das ist in 2011 ist das erneuert und haben wir auch die Wörter Friede und Recht sind hinzugefügt. Also damit ist das ja zum DNA unserer Stadt geworden. Dank dieser Strategie verändert Den Haag ständig sein Gesicht. Die Skyline sieht heute völlig anders aus als noch vor 20 Jahren. Gerade erst hat der ICC, der Internationale Strafgerichtshof, einen Neubau am Rande der Dünen von Scheveningen bezogen. Nach 13 Jahren in einem Provisorium außerhalb der Stadt ist das sogenannte Weltgericht damit dort angekommen, wo es hingehört, in der internationalen Zone und damit in der Nachbarschaft anderer Gerichte und Behörden. Auch das Untersuchungsgefängnis für die Angeklagten liegt jetzt nur noch einen Steinwurf entfernt. Das große Panoramafenster im 9. Stock des neuen Gebäudes erlaubt einen fantastischen Blick über die Stadt, die Dünen und das Meer. Der auf einem ehemaligen Kasernengelände errichtete Gebäudekomplex ist ein Hingucker. Ein architektonisches Ausrufezeichen, meint Eleni Mazaraki, die das Bauprojekt vom Entwurf der dänischen Entwickler bis zur Fertigstellung begleitet hat. So you can see a complex of six connected buildings. Sie sehen hier einen Komplex aus sechs miteinander verbundenen Gebäuden, mit dem Gerichtstower in der Mitte, in dem sich die drei Gerichtssäle befinden. Die anderen fünf Gebäude beherbergen Büros für die verschiedenen Abteilungen. Es gibt keine hohen Mauern oder Zäune, stattdessen wird das Gebäude von einer Dünenlandschaft umgeben. Die Mauern befinden sich unsichtbar dahinter. Die Dünen knüpfen an das Naturschutzgebiet gleich hinter dem Gebäude an, mit der Idee, mehr Natur in die Stadt zu holen, anstatt die Natur zu verbauen. 206 Millionen Euro hat das Projekt insgesamt verschlungen. Eine Summe, die sich die 123 Länder teilen, die das Weltgericht ideell und finanziell tragen. Dazu zählen alle Länder der Europäischen Union, 34 afrikanische Staaten, 12 asiatische und seit kurzem auch Palästina. Andere große Nationen hingegen haben den Beitrittsvertrag bislang nicht ratifiziert. Russland und die USA ebenso wenig wie China oder Israel. Ein Makel, weil das Gericht nur Verbrechen in jenen Ländern verfolgen darf, die sich dem Statut angeschlossen haben. Für seine Kritiker ist der ICC daher ein zahnloser Tiger. Das Grundstück für den Neubau hat die Stadt Den Haag dem Strafgerichtshof kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch den Architektenwettbewerb haben die Niederlande ausgerichtet. Die Verpflichtung, wie wir sie empfinden, ist, dass wir ein guter Gastgeber sein. Das heißt, wenn eine neue Organisation interessiert ist, um sich hier niederzulassen, dann sind wir sehr bereitwillig, um mitzugucken, was wäre ein gutes Gebäude, welcher Standort ist am besten, auch im verkehrstechnischen Sinn, kommt dafür in Anmerkung. Das neue Zuhause der europäischen Polizeibehörde Europol hat sogar komplett der niederländische Staat finanziert. Die Zentrale steht, eingerahmt vom Jugoslawien-Tribunal, dem Kongresszentrum und von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, im Noblenhager Staatenquartier, dem Zentrum der internationalen Zone. Die vier unterschiedlich hohen Türme des grauen Gebäudes ragen wie Säulen eines Balkendiagramms in den Himmel. Das Haus versteckt sich nicht hinter hohen Mauern und Zäunen, sei aber dennoch eine Festung, sagt Europol-Sprecher Gerald Hesterer. Was wir eigentlich nicht wollen, aber leider notwendig ist, weil Europol ist natürlich eines der Hauptangriffsziele für Terroristen und deswegen ist dieses Gebäude einerseits so gebaut, dass es so weit wie möglich Transparenz ausstrahlen soll, aber auch dann die höchstmögliche Sicherheit gewährleistet. Und natürlich sind wir auch sicher gegen Anschläge hier und haben einiges im Gebäude selbst integriert an Sicherheitsmaßnahmen. Die Fassade hält angeblich Bombenangriffen stand, die Türen lassen sich in kürzester Zeit komplett verriegeln und ihre Büros erreichen selbst langjährige Mitarbeiter wie der Kommunikationschef aus Wien nur nach den obligatorischen Sicherheitschecks. Ich glaube, jeden Tag, wenn ich hier hereingehe, muss ich 1, 2, 3, 4 Mal entweder mein Badge zeigen oder mein Badge und sogar meinen Handflächenabdruck, weil wir haben hier biometrische Daten, dass man gewisse Bereiche auch noch betreten darf. Als vor etwa 15 Jahren die Vorbereitungen für den Neubau begannen, zählte Europol etwa 200 Mitarbeiter. Es sei großartig, so Hesterer heute, wie vorausschauend der Staat und die Stadt damals dieses Gebäude geplant hätten. Schon damals ist es gebaut worden auf die Niederlande. Die Stadt Den Haag glaubten an Europol und haben das für 850 Leute gebaut. Recht haben sie gehabt. Wir waren 850, wie wir eingezogen sind. Wir haben noch immer Möglichkeiten, das zu expandieren ein wenig, also dass wir jetzt auch 900 Leute beherbergen können. Mehr als 250 ausländische Organisationen haben in Den Haag ihren Sitz. Hinzu kommen etwa 120 Botschaften und Konsulate. An all diesen Büros, Instituten, Behörden und Gerichten verdient die Stadt jedes Jahr mehr als 5 Milliarden Euro. Und wer weiß, hätte Tobias Asser nicht Ende des 19. Jahrhunderts die erste Friedenskonferenz nach Den Haag geholt, dann wäre heute vielleicht Paris, Wien, London oder Oslo die Welthauptstadt des Friedens und des Rechts. Es gäbe aber jenseits dieser historischen Entwicklung noch mehr, was für die niederländische Residenzstadt als internationales Zentrum spricht, meint Gerald Hesterer. Den Haag ist gut gelegen. Wir sind ziemlich im Zentrum. Wir haben einen großen Flughafen in der Nähe, eigentlich zwei dann auch mit Rotterdam. Man ist relativ schnell überall. Also deswegen ist Den Haag, obwohl es eigentlich keine große Stadt ist, wir haben 500.000 Einwohner, ein relativ großes Zentrum, das leicht zu erreichen ist. Die überschaubare Größe der Stadt bietet den rund 50.000 Expats, den Fachleuten aus dem Ausland, eine Menge Vorteile. Die Wege in Den Haag sind nicht weit, man kennt sich, man trifft sich, man tauscht sich aus. Christoph Lüge ist seit 7 Jahren der einzige deutsche Richter am Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien. Dieses UN-Gericht wird häufig mit dem Internationalen Gerichtshof oder dem Strafgerichtshof verwechselt. So ist das, wenn die großen und wichtigen Rechtsorgane der Welt in ein und derselben Stadt angesiedelt sind. Also ein Strafrechtsprofessor hat mich auch neulich mal gefragt, wie es mir in Brüssel geht. Da musste ich ihn doch darüber aufklären, dass das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag angesiedelt ist. Aber die europäische und die UN oder internationale Ebene können in Deutschland jedenfalls nicht alle auseinanderhalten. Flüge geht gern in ein Café im Seeheldenquartier, einem der schönsten Wohnviertel Den Haags, nur ein paar hundert Meter vom königlichen Schloss Nordeinde entfernt. Wir sitzen gerade an einem meiner Lieblingsplätze, am Anna Pawlowna Plein, der baulich wunderschön ist. Er ist fast kreisrund, eine Menge Lokale, schöne große Bäume. Das Denkmal von Anna Pawlowna, die aus Russland hier in die königliche Familie mal vor Jahrhunderten eingeheiratet hat. Das ist ein angenehmes Flair hier. Ich wohne ja eigentlich in Berlin. Das ist natürlich eine viel größere Stadt. Wenn ich das mal vergleiche, Den Haag mit 500.000 Einwohnern, empfinde ich als sehr provinziell und gleichzeitig total international. Das ist eine merkwürdige Mischung, die ich nicht erwartet habe, aber die ich inzwischen sehr angenehm finde, weil es alles ein bisschen gemächlicher und ruhiger ist. Die Leute sind viel freundlicher als in Berlin. Und das finde ich eine sehr beglückende Erfahrung. I call case number IT0992I, the prosecutor versus Ratko Mladic. Flüge ist einer von drei Richtern im Prozess gegen den früheren Armeechef der bosnischen Serben, Ratko Mladic. Eine undankbare Aufgabe, weil der Angeklagte das Verfahren torpediert, wann immer es geht. Er rastet regelmäßig aus, beleidigt das Gericht, beschimpft Zeugen. Schon mehrfach musste Flüges niederländischer Kollege Alfons Ory, der Vorsitzende in diesem Fall, Mladic aus dem Gerichtssaal entfernen lassen. Mr. Mladic. Could security please escort Mr. Mladic out of the courtroom? Die Juristen am Jugoslawien-Tribunal benötigen Gelassenheit, viel Geduld und eine dicke Haut. Denn bei der Aufarbeitung der Balkankriege geht es um Mord, Folter, Massaker, Vergewaltigungen. Es geht um unvorstellbare Gräueltaten. Es sei wichtig, das alles nicht zu nah an sich herankommen zu lassen, sagt Hildegard Uerz-Retzlaff, die Anklägerin im zweiten, noch laufenden prominenten Fall vor dem UN-Gericht. Sie vertritt die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic. Das kann man sicher nicht einfach ablegen, Schalter umlegen und jetzt bin ich der Privatmensch, jetzt weiß ich da nichts mehr von. Aber man muss schon ein paar Techniken für sich selber entwickeln. Ich arbeite zum Beispiel nie zu Hause. Wenn ich hier die Tür zumache, dann lasse ich das Schreckliche, was ich lese tagsüber oder höre, versuche ich hier im Gebäude zu lassen und es gelingt auch einigermaßen gut. Die Bochumer Staatsanwältin ist eine der erfahrensten Juristinnen am Tribunal. Schon im Prozess gegen den ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic gehörte sie zum Team der damaligen Chefanklägerin Carla Del Ponte. Mehr als 160 Personen wurde an diesem Gericht der Prozess gemacht. In den großen Verfahren gegen Milosevic, Karadzic und Mladic ging und geht es um das schlimmste aller Verbrechen, um Genozid, Völkermord. Früher Genozid, das war für jeden Holocaust. Vielleicht noch für manche Armenien. Und jetzt gibt es aber auch was, wenn also nur in Anführungsstriche 7.000 oder 8.000 Menschen umgebracht werden und die anderen vertrieben werden. Man hat das alles weiterentwickelt. Eigentlich ist Genozid die schlimmste Form von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die Menschen müssen davor geschützt werden. Die Täter müssen abgestreckt werden. Und es muss sich in den Köpfen der Armeen und der Politiker festsetzen. Es ist nicht nur, wenn es 6 Millionen Tote gibt. Es gibt noch andere Formen von Genozid. Also ich finde das wichtig, dass man da ganz enge Schranken aufstellt. Das Jugoslawien-Tribunal war nie unumstritten, aber es hat Rechtsgeschichte geschrieben. Dank der Arbeit von Hildegard Uerz-Retzlaff und vieler anderer Juristen kann niemand mehr auf dieser Welt leugnen, dass das Massaker von Srebrenica Völkermord war. Und als erstes Gericht überhaupt hat das Den Haager UN-Tribunal festgestellt, dass die systematische Vergewaltigung von Frauen und Mädchen nicht irgendeine Straftat ist, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Seit mehr als 20 Jahren lebt und arbeitet die deutsche Staatsanwältin in Den Haag. Sie mag die Stadt, die sich so rasant entwickelt und trotzdem so viel Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Ich lebe sehr gerne hier. Da hat man das Meer, da hat man eine charmante Innenstadt, da hat man die alten Gebäude, man hat aber auch die modernen, sehr schöne Architektur. Die moderne ist auch gut. Also ich lebe sehr, sehr gerne hier. Und die Menschen sind auch sehr relaxed. Es ist gesellig, wie die Niederländer sagen, gemütlich, angenehm. Alles andere als hektisch oder überdreht. Wenn man so will, ist Den Haag der Gegenentwurf zur stets nach Aufmerksamkeit heischenden Hauptstadt Amsterdam. Den Haag ist unaufgeregt und bescheiden. Das bevorzugte Dienstfahrzeug der Diplomaten, Banker, Manager und Juristen ist natürlich de Fitz, das Fahrrad. Auch Christoph Lügge, der Mann, der über Radko Mladic, den Schlechter vom Balkan, urteilen soll, ist mit dem Hollandrad unterwegs. Er braucht weder eine gepanzerte Limousine noch Personenschutz. Und auch die Polizei zeigt in Den Haag nicht mehr und nicht weniger Präsenz als in anderen niederländischen Großstädten. Ich finde es signifikant, dass in dem eigentlichen Regierungsgebäude, da wo der Ministerpräsident sitzt, im Binnenhof, ja, da steht meistens ein Polizeiwagen. Aber eigentlich auch ein bisschen versteckt in der Ecke. Und alle Touristen laufen da durch. Die wir hier wohnen, fahren da mit dem Fahrrad durch. Man kann sozusagen durch das Regierungsgebäude durchfahren. Und auf der anderen Seite ist die zweite Kammer, also sozusagen der Bundestag. Das finde ich von der Atmosphäre her einmalig und sehr angenehm. Und ich hoffe, dass die Holländer in der Lage sind, das noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Auch die Heidelberger Studenten fahren mit vielen positiven Eindrücken im Gepäck zurück nach Deutschland. Den Haag, die Stadt des Friedens und des Rechts, hat sie überrascht. Man glaubt gar nicht, dass Den Haag wirklich 500.000 Einwohner hat. Es kommt einem sehr ruhig und klein alles auch noch vor. Und ja, aber auch gute Atmosphäre. Schöne Stadt. Ich war vor allem am Anfang beeindruckt von der Architektur. Aber auch diese alten Häuser, finde ich, haben einfach unglaublich Charme. Und ja, ich finde, die Stadt strahlt so eine Ruhe aus. Die Stadt ist eine sehr traditionelle, sehr gepflegte Stadt, auf jeden Fall. Es ist auch interessant, wie die Holländer, wie sie zu ihrer Monarchie stehen. Und hier hat irgendwie auch jedes Gebäude geführt, was mit der Monarchie zu tun. Das ist man als Deutscher auch einfach nicht gewohnt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.